Movie gestoppt, Julians Block. Töte dich mit ein paar Kugeln im Kopf aus dem Uzi-Geschoss. Du gegen mich ist wie schwulen Gesocks gegen Hooligan-Mobs. Pack ich dich, reiß ich dir Stimmbänder raus. Schnell den Lächeln durch deine Gesichtsränder klauen. Ziel auf deinem Schau, gib Blindgänger lauf. Du verbeulter, gelähmter, behinderter, bist voll mit Missbildungen wie das X-Männer-Haus. Bet and win, Jackpot, check all in. Verwette mein Bands, du bist eine Nutte mit Schwanz wie Catwoman. Julians Block, Ladyboy mit Minischwanz. Jeder Stricher spritzt dich an, als wärst du ne Graffiti-Wand. Der heimliche Lover von dieser YouTuber-Schwuchtel. Julian hat AIDS von Herr-Tutorial, Blutsbrüders-Kumpel. Und du bläst dich hoch wie Heißluftballons. Diss auf Befehl und denkst, du kriegst ein Fame. Pass auf, dass du keinen Streifschuss bekommst. Du Selfmade-Maskottchen, du Marionette. Anfangs hast du dich versteckt mit deiner Radiofresse. Dann tauchst du auf in dein Best-of und keine Maske verdeckt. Dein Gesicht, das aussieht, als wär drin ein Affe verreckt. Und ich kille Rap, hau die Brille weg. Verkauf an deine Mama für ne Millipad. Sie macht für ne Pille Sex. Chill im Lex, sie geht auf den Strich. Promille-Check, Motherfucker run, der Baller Mama bam. Ich mach deiner Mama noch ein Undercover-Sun. Du machst nie wieder eine Rap-Analyse, Bitch, denn ich schieße mit der Double-Shop am Gun deinen Kameramann an. Ey, du bist so Pussy, dass deine Schwestern dich Schwester nennen. Du hast keinen Freund außer die Blende der Canon-Cam. Und du psychisch labiler ADHS-Patient besser rennen. Willst du Hemd nicht an dem Strick neben der Wäsche im Keller hängen? Es ist der G, der auf Hip-Hopper schießt. Du musst dich outen auf der Straße, Christopher Street. Du bist ne Zielscheibe für G's wie in den Straßen der Bronx Cops. Du bist ein Lappen wie der Vater von SpongeBob. Du Sturmstaffel-Soldier, fick deine Untertanen und Klickerflotte. Ich spreng dein YouTube-KZ. Schnupper Gas, du Hitler-Fotze. Du brichst in Panik aus, du Stasi-Lauch. Julian, das ist Holocaust Reloaded. Aber diesmal geht der Nazi drauf. Du Schnappschwanz, Bitches halten Abstand. Blau, Bastard, schwul, frisst Kampfschatz. Man sollte besser deine Sippschaft kastrieren. Ihr seid die letzten Überlebenden der Hitler-Familie. Hey. Du Schnappschwanz, Bitches halten Abstand. Blau, Bastard, schwul, frisst Kampfschatz. Ich hab's deiner Mama im Mercedes besorgt. Du siehst so angespannt aus, sitzt du auf dem Penis, so what? Du bist ein Nobody. Ich sicher wie Papa, Ripper Ace, Sitzen ist kranker, fick dein KZ, du Inzestprojekt. Deine Mama war mit ner Missgeburt schwanger. Geh, WNPD, gib deine Stimme ab, du Alibi-Italiener. Lauch, sie zog dich auf, deine Mama schämt sich doch, jede Familie macht Fehler. Nobody, fick dich, Julians Block, Hurensohn. Du Hurensohn, du bist ein Hurensohn. Wie Don Hurensohn, du niemand. Du bist der hässliche Enkel von Hitler. Deine Nachbarn stehen damals ertränkt, diesen Wichser. Jeder von deinen Verwandten bereut es, dass du noch am Leben bist. Du ungewollter Nobody. Du machst Frauenschläger-Tutorials. Dein Vater gab dir Rückhandschelle. Er schmiss sich Viagra-Pillen und du hast dich gebissen. Knastzelle. Julians Dad, aka sexuelle Belästigung. Er hat dich und deine Geschwister zum Sex gezwungen. Du Schwuchtel hattest noch nie mit deiner Lady Kontakt. Denn du stehst auf Koks mit roten Locken wie dieser JD von Scrubs. Und schon immer bläst du Schwänze, das ist Karma, mein Freund. Denn schon als Kind hat dich nicht deine Mom, sondern dein Vater gesäugt. Dieser Bastard hat anscheinend ein Alkoholproblem. Was soll ich sagen? Soll er Schoren nehmen? Ich bin der Grund, dass Julian seine Schwestern gleich begraben kann. Denn ich komm nach Puffhausen, schieß paar Nutten weg vom Straßenrand. Kille deine Junkie-Mama, Rotlicht-Massaker. Sie ist wie Bauernhofschweine, Bitch, weil sie Schrot frisst, Motherfucker. Willst du ein Bro, soll ich Tesla zwischen die Beine spritzen? Julians Mama, ich bin in ihr, wie Life-Equipment. Besuche deine Mutter, leg ne weiße Bahn. Nimm ihn in den Mund, du zeigst keine Lahn. Sprenge das Bordell mit deinem Molotower-Cocktails. Mann, hast du ne heiße Mom? Feste Lady Bitch wie bei Geiselnamen. Sie ist sogar noch mit 40 Kracher, der Real Fist Fucker. Fisse deine Mom und der Geruch stieg in die Nase. Bissingmacher. Stecke meine Jeep und überrolle das Game, so wie Big Notorious. Gib dir ne Litersäure über dein Gesicht und danach machst du nur noch Schmink-Tutorials. Pussy. Motherfucker run, der Baller Mama bam. Ich mach deiner Mama noch ein Undercover-Sun. Du Kollege-Fan, du wärst gerne an dem Kanada-Schwanz dran. Ich lade dich ein zu nem Gig, besorge dir Backstage-Pass. Du kommst in der Hoffnung vorbei, dass Kollege mit dir mal ein Sextape macht. Und du sabberst im Schlaf, einer träumst immer nachts von seinem Hardcore-Schwanz. Toiletten-Sex. Wachst morgens auf und weißt immer noch, wie seine Ahornblatt-Rosette schmeckt. Und deine Mom sieht dich bei YouTube, schämt sich für dich. Denkt sich, hätte ich in der Schwangerschaft schon Hero gedrückt. Du Hundesohn. Während sie in deine hässliche Fresse guckt, wie sieht sie die Junkie-Ader an und setzt sich den letzten Schuss. Du Schnappschwanz, Bitches halten Abstand. Lau, Bastard, schwul, frisst Kampfschatz. Man sollte besser deine Sippschaft kastrieren. Ihr seid die letzten Überlebenden der Hitlerfamilie. Ey, du Schnappschwanz, Bitches halten Abstand. Lau, Bastard, schwul, frisst Kampfschatz. Ich hab's deiner Mama im Mercedes besorgt. Du siehst so angespannt aus, sitzt du auf dem Penis, so what? Du bist ein Nobody. Ich stricher wie Papa, Tripper Ace. Sissin ist kranker, fick dein KZ, du Inzestprojekt. Deine Mama war mit ner Missgeburt schwanger. Geh, wähl ne PD. Gib deine Stimme ab, du Alibi-Italiener. Lauch, sie zog dich auf. Deine Mama schämt sich, doch jede Familie macht Fehler. Nobody, fick dich, Julians Block, Hurensohn. Du Hurensohn, du bist ein Hurensohn. Wie Don Juan so, niemand. Du bist der hässliche Enkel von Hitler. Deine Nachbarn stehen damals, zerdenkt diesen Wichser. Jeder von deinen Verwandten bereut es, dass du noch am Leben bist. Du ungewollter Nobody.